Westen zu Grabe getragen, zerfetzt und zerschossen und blutig geschlagen. Von Mördern umstellt und ins Zuchthaus gesteckt, uns hat nicht das Wüten der Henker geschreckt, uns hat nicht das Wüten der Henker geschreckt. Wir gingen gemeinsam durch Folter und Flammen. Heut bauen wir kühn unseren eigenen Staat, des tätigen Friedens, der friedlichen Tat, des tätigen Friedens, der friedlichen Tat. Siegten die Arbeiterwaffen, sie haben's geschafft und wir werden es schaffen. Es wächst auch, wenn es unserem Feind nicht gefällt, die neue, die Bauern- und Arbeiterwelt, die neue, die Bauern-